Mein Name ist Oliver von Geobastards und nun viel Spaß bei Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der normalerweise seine Leichen im Keller begräbt, aber heute sind wir mal im Wald. Hallo ja. René. Hi Stefan. Hi. Willst du dich jetzt gleich zu Beginn verabschieden? Oder was? Nein, ich wollte gerade sagen, wir sind heute noch zu Hast dritt. Hast du dich gefragt, warum ich Spaten dabei habe und warum wir zu dritt sind? Nein, genau. Hallo Vanessa. Hallo. Vanessa ist wieder mit dabei, ihr kennt sie. Ja. Vanessa ist immer dann bei, wenn es kritisch wird. Genau. Wir suchen heute wieder Geocache. Richtig, also heute eine Sendung draußen im Wald. Wir haben uns rausgewagt und haben auch schon ein bisschen was erlebt heute. Genau, wir waren Magic spielen. Ich glaube in Ausgabe, ich habe gar keine Ahnung. Im Spiele-Podcast. Im Spiele-Podcast haben wir besprochen, dass wir mal ein Spieleabend zusammen machen. Ja. Und jetzt haben wir das sofort auf die Reihe bekommen, weil das wird heute ein anstrengender Tag für dich, Stefan. Ich bin richtig überrascht. Ja. Wir werden nämlich, also wir waren jetzt gerade bei einem Event. Ja. Ich weiß gar nicht. Wollen wir Spiel, Film, Musik. Wollen wir das heute schon klären oder wollen wir gucken, ob wir zum Ende der Sendung ein bisschen Zeit haben, weil wir noch so viele andere Sachen haben? Ja, das könnte ein pickepacke, vollgepackter Podcast werden. Dann würde ich sagen, verschieben wir dieses Magic-Ding ins Erste. Ja. Also wir waren heute schon mal Magic spielen. Stefan hat das Spiel kennengelernt, hat sich wacker geschlagen. Wir haben ein bisschen was aufgenommen dort. Ich habe René einmal besiegt. Vielleicht spielen wir noch was ein. Hat mich nackig gemacht. Ja, Vanessa konnte ich nicht besiegen. Die ist zu stark. Aber dann heben wir uns das auf. Entweder am Ende der Sendung, du hast die Zeit im Auge, oder wir machen es beim nächsten Mal. Genau. Na? Ja, wo sind wir hier eigentlich? Richtig. Das ist eine sehr gute Frage, Stefan, weil wir sind an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Wir müssen aufpassen, weil es bald dunkel wird. Ne? Also wir sind mitten im Wald, in Lichtenrade, aber wir sind an einem noch viel interessanteren Ort. Wir sind nämlich im Todesstreifen. Ja. Jetzt genau sind wir im Todesstreifen, denn hier verlief die Berliner Mauer. Die Grenze zwischen Ost und West. Zwischen Ost-Berlin und Brandenburg. West-Berlin und Brandenburg. Und wir müssten hier, das ist tatsächlich auch der Mauerweg kommt jetzt gleich. Wir müssen jetzt einmal hier durchs Gebüsch. Ganz, ja. Es tut mir leid. Ja, Vanessa geht vor. Einmal durchs Gebüsch auf den Mauerweg. Ja. Sag nochmal, Todesstreifen. Warum Todesstreifen? Todesstreifen, die abfällige Bedeutung für den Schutzstreifen. Ja. Also Todesstreifen ist der Streifen zwischen nicht Hinterlandmauer und Vorlandmauer. Ja. Ne? Genau, und wir sind hier, um es genauer zu sagen, in Lichtenrade, in dem Gebiet, damit ihr euch das etwas vorstellen könnt. Südberlin. Ziemlich südlich, Südberlin. Genau. Und dahinter kommt Brandenburg. Ja, übrigens, interessanten Podcast haben wir zu dem Thema auch schon gemacht. Ja. Die Folge Nummer 7. Ich habe es neulich nochmal reingehört. Das war diese, wo du eine Geschichte erzählt hast, wo ich eine Geschichte erzählt habe. Und welche war der Rastplatz, von dem ich erzählt habe. Da ist der Rastplatz, genau. Und wir müssen hier rüber, glaube ich. Vanessa wollte es gar nicht glauben, dass hier doch ein Rastplatz ist. Ja, keine Raststätte, ne? Ja. Und ich staune, René, du hast ganz viel Papier mit. Ja, ist das etwa ein Konzept? Nicht nur viel Papier, ich habe auch gar keinen Plan, sehe ich gerade. Ja? Wie kommen wir denn da hin? Weiß ich nicht. Oh Gott, ey. Das wird ein Akt, Stefan, das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Ja, egal. Ganz kurz zum Mauerweg. Der Mauerweg, den wir jetzt gleich kurz betreten werden, ist der ehemalige Postenweg, auf dem die Grenzsoldaten der DDR Streife gelaufen sind. Mhm. 160 Kilometer lang, einmal rund um Berlin. Genau. An ein paar Stellen unterbrochen. Rund um Berlin ist falsch. Rund um West-Berlin. Ja. An ein paar Stellen unterbrochen. Weißt du warum? Nein. Wir hatten ja, hast ja selber schon gesagt, hier gerade unten in Lichtenrade ist diese Bahnstrecke. Ach so, okay. Sachsenbahn, wie heißt die? Du kennst die Dresdner Bahn. Genau. Und da ist ja unterbrochen. Da wird aber noch geklärt, ob dann eine Unterführung, Überführung kommt. Ja. Und er ist unterbrochen aus privaten Gründen. Aha. Er führt nämlich durch Privatgrundstück und das bei den reichen Potsdamern. Ja. Guck mal, was ist da für ein Vogel da hinten? Da, da, geradezu. Ja, ach so, der da sitzt. Ein Fasan. Ja. Geil, Natur, ey. Interessant. Ja, also aufgrund von Privatgrundstücken ist der Mauerweg tatsächlich am Griebnitzsee in Potsdam und am Klinikersee in Potsdam sowie in Schönefeld unterbrochen. Ja. Da haben Privatleute, warum stellst du eigentlich so? Na, weil es hier glatt war. Ja, da haben Privatleute durch Modder, nur für einfach dicht gemacht. Ja, und offenbar nach langem Rechtsstreit hat sich da jetzt, glaube ich, noch nicht viel dran geändert. Ja. Ja, windig ist es. Jetzt sind wir hier hinterm Wald, auf so einer freien Fläche, da könnte man glatt mal ein Foto machen. Und die Sonne scheint hier sehr schön rein. Hier ist wieder schön. Aber trotzdem ist es heute ein kalter Tag. Das stimmt. Ich. Eigentlich dachte ich, wir haben Glück. Oh, guck mal, ist das ein schönes Feld. Vanessa, ja. Guckst du mal wegen Geocache aufs Handy? Nee, die Vanessa. Ja, Vanessa ist dick eingemummelt, aber hat keine Mütze auf. Gut, sie hat ja auch mehr Haare. Warte mal, warte mal. Ach, wir sind auf einem guten Weg. Ja? Ja, wir haben heute... Noch 5 Kilometer. Nein, nicht ganz, das sind 3,2 Kilometer. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Guck mal, der Vogel da, der leuchtet, da leuchtet ein Vogel. Ja, ja. Das ist kein Papa. Das ist eine Ente. Ja. Schade. Eine Gans. Wir haben heute, genau, Geocaches. Ja. Ganz kurz, ich habe die Strecke, wie gesagt, 3,2 Kilometer ausgemessen mit einer App, die ich empfehlen kann, oder einer Webseite. Ja. gmap-pedometer.com. Ja, kenne ich. Kennst du? Ist cool, Pedometer. Ne? Damit habe ich unsere längere Strecke. Ich dachte immer erst, das ist was anderes, aber es kommt ja von Füßen. Wir wollten ja erst nach Schmöckwitz, das wären aber 10 Kilometer gewesen. Ja. Ja. Nee, Pedometer ist gut, da kannst du deine Strecken ausmessen, die du zum Beispiel mit deinem Fahrrad gefahren bist. Das ist eine gute Seite. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Travel Bugs, ja. Weil das ist heute mit so das Hauptding. Okay. Wir werden ungefähr 8 Geocaches auf dem Weg sehen. Hallo? Aber ich komme heute noch nach Hause, oder? Ja. Okay. Und wir werden dann mal gucken. Ist das hier so eine beliebte Gegend für Geocaches? Oder? Keine Ahnung. Es ist eine Runde tatsächlich, habe ich gesehen. Ach so, eine Geocache-Runde. Ja. Und ja. Naja. Wir werden noch Gelände 4 sehen. Ja? Ach so, ja. Die Geocaches, der erste, den wir jetzt gleich sehen werden. Was ist das für eine doofe Karte? Am Rechner sah das alles viel einfacher aus. Ja, dann fahren wir noch mal kurz nach Hause. Gucken uns das da an. Warte. Ah, wir sind noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht da. Wir sind falsch. Wir müssen den Bogen und. Ach komm, wir werden es sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, na, da wird dann ein richtiger Weg wahrscheinlich draus. Ne? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh ja, wir müssen noch ein bisschen. Genau, wir fangen. Also, pass auf. Ich habe Cash rausgesucht. In der Größe Micro. Ja. So groß wie eine Filmdose. Ja. In der Größe etwas größer. Regulär. Eine Kiste. Das ist eine Schuhkarton. Schuhkarton. Ja. Und Rotluxe. Large. Und da bin ich mega gespannt. Ein Schrank. Ja, könnte unter Umständen ein Schrank sein. Ja. Achtung, hier ist wieder Pampe. Wir müssen mal kurz hintereinander laufen. Ein paar Jogger kommen uns entgegen. Mit Hund? Immer mit Hund, ne? Ja, das ist eine beliebte Hunderunde. Ja. Warum? Ja. Sonne? Nein, das ist gemein. So, der erste Cache, den wir jetzt bald in wahrscheinlich 10 Minuten erreichen werden. Ja, schön. Ist er noch hell? Der erste Cache heißt Am Graben. Achso, warte mal. So, ein Hund ist auf uns aufmerksam geworden. Nee, das ist doch von jemand anders, der Hund. Pass auf, wir machen es so. Dadurch, dass wir ein bisschen die Caches ja verraten, was so ist, werden wir nicht im Detail verraten, um welchen Cache es sich handelt. Genau, und wo der genau hier liegt. Genau. Also ich kann dir nur so viel sagen, dieser Cache, den wir jetzt als erstes uns angucken, den gibt es seit dem 9.12.2019. Der ist also recht frisch. Nicht der wurde aber schon 79 Mal gefunden. Echt? Und 0 Mal nicht gefunden. Okay. Das ist ein 1,5er. Ja. Terrain. Terrain. Also Gelände 1,5, das heißt, kann man auch mit normalen Füßen erreichen. Okay, bei normalem Wetter. Und Schwierigkeit 1,5, heißt also, das findet sogar einer, der nicht so clever ist. Sogar ein Hund findet das. Genau. Ja, interessant. Na, wir gucken mal. Wir haben ganz vorneweg ja sicherlich wieder unseren... Geobastard, der an der Stelle auch mal gegrüßt sei, eingespielt. Haben wir doch, oder? Kann ich dir noch nicht genau sagen. Kann auch sein, dass was Neues kommt. So? Lass dich überraschen. Also ihr habt gehört. Aber es würde natürlich heute passen, wenn nochmal der Olli kommt. Und ich habe mir den Olli seinen letzten YouTube-Vlog angeschaut. Ja. Seinen letzten Video angeschaut. Ja. Und der hat dort übrigens ist der Lattencache zu sehen. von dem er bei uns im letzten Podcast, in dem wir zusammen unterwegs waren, erzählte. Wir haben ja mittlerweile schon der dritte Podcast, der jetzt Geocaching als Thema hat. Ja, schlimm. So viel. Ja. Scheint ein beliebtes Thema zu sein. Scheint ein beliebtes Thema zu sein. Ja, genau. Guck mal, drei kleine Hunde. Ja. Niedlich. Ja. Nimm Vanessa bestimmt einen mit. Wir müssen mal. Wir müssen. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. Wir haben jetzt die Möglichkeit, quer durchs Feld zu laufen. Genau. Oder aber wir laufen einfach auf dem Weg. So dass wir da hinkommen irgendwie schnell. Warte mal, ich muss. Ey Gott, ey. Wir also gehen jetzt geradeaus weiter, genau. Ja. Und dann links vorne. Und ich sehe von hier schon den ersten Cache. Ja, die Filmdose. Ja. Okay, na dann würde ich sagen, wir gucken nochmal genau und melden uns dann gleich wieder melden. Vor Ort und dann, was wir machen werden, ist, für die unter euch, die Geocacher sind, wir werden die Travel Bugs, die wir dabei haben, das ist eine ganze Menge. Ja. Die verstecken. Die werden wir auch benennen. Also es gibt vielleicht das als Info für Travel Bugs oder Trackables. Das sind Dinge, die man in Geocache reinlegen kann und dann sehen kann, wie sie von durch Cache zu Cache wandern. Diese Trackables haben einen öffentlichen Code. Ja. Den werden wir ansagen. Ah. Werden vielleicht noch kurz vielleicht sagen, wie lange gibt es das Trackable schon? Ja. Wie viele Kilometer hat er schon hinter sich? Oh, hier ist schön. Da hinten wohnen wir tatsächlich. Ja. Und dann werden wir den Code nennen, dann könnt ihr quasi im Internet auf geocaching.com könnt ihr diesen Code eingeben und könnt euch verfolgen. Den Trackable angucken, könnt verfolgen, was ihr auf der Karte schon hinter sich hat. Das werden wir tun. Schön. Ich habe einen Stempel bei erstmals. Ja, im letzten Podcast gab es noch keinen Stempel. Ich habe einen Stempel bei. Wow. Ich habe einen Kugelschreiber bei. Hast deine Hausaufgaben gemacht. Und ich habe auch so Kleinigkeiten bei, die man reinlegen kann, so als kleines Geschenk. Das ist unter anderem dein Bärchen, was du... Ah, ja stimmt. Ich hatte ja auch noch beim Aufräumen was gefunden. Genau. Also Müllentsorgung in Geocaches ist eine richtig coole Nummer. Ja, ne? Bevor man es wegschmeißt, einfach auf Reisen bringen. Genau. Ja. Und wir, glaube ich, ich bin mal gespannt. Da, ich sehe einen Hochsitz da hinten. Ja. Vielleicht ist das. Achso, warte mal. Zum ersten Cache kann ich dir schon was sagen. Okay. Der erste Cache. Jetzt kommt ihr doch mal mit uns mit. Ah nee, 79 mal gefunden. Okay. Mehr Infos habe ich da nicht zu dem. Na gut. Aber Details dann gleich noch. Es gibt einen Cache, da steht nicht zu schwache Nerven. Das kann ich schon mal verraten. Uiuiui. Also dranbleiben lohnt sich. Stefan, beibleiben lohnt sich auch. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Ja, so, René, wir haben es gefunden, den ersten. Ich bin eine Sau, ich habe voll die Stempelfarbe in den Fingern. Weil René hat zum ersten Mal einen Stempel zum Einstempeln ins Logbuch. Und man sieht auch, dass es das erste Mal war, so wie er aussieht jetzt. Nein, aber wir haben es gefunden, ganz klein und zart in einem, darf man das sagen, in einem Baum versteckt. Oh nein, ja. Komplett rote Hände. Da, ja. Mann, was machst du denn? So, aber der war zu klein, dass wir die ganzen Trackables hier nicht loswerden. Richtig? Ja, genau. Das Ding ist, ich glaube auch, dass wir... Kurz warten noch. Ja. Willst du hier ein Foto machen oder ein Foto für alle? Nee, ein Foto für alle. Ja, was willst du jetzt hier fotografieren? Na genau. Gut. Also das, aber du hast ja da ganz schön viel drin. Also. Ja. So, und zwar, wir fangen mal mit diesem an. Das Grüne ist cool. Das ist der erste Trackable. Das ist, beschreib mal, was du siehst, Stefan. Das sieht aus wie, gab es hier nicht mal, also wie so ein Alien sieht das aus. Das ist ein Alien, richtig. Ein Alien. Dieses Trackable hat 0 Kilometer hinter sich. Ja. Den habe ich kürzlich in Friedrichshain aus einer Dose geholt am Computerspielemuseum. Ah. Und der kommt aus Washington. Okay, cool. Der wurde quasi bei einem Berlin-Urlaub hier gelassen. Ja, schön. Loggst du eigentlich auch, Stefan, oder machst du das? Muss ich noch machen. Habe ich bis jetzt ganz nicht viele so. Fotos? Na klar, die hängst du da jetzt alle auf an einem Ast und fotografiert die. So, das ist jetzt nichts. Naja, ist jetzt eine Plastik, auch wieder eine Plastikfigur. Das ist ein Geocache, den würde auch ich finden, ja. Ist jetzt auch nichts Besonderes dran. Also es ist so wie so ein. Kann man Hochkantfotos hinterlegen? Kannst du doch umdrehen. Kannst du doch kleiner machen, ey. So, dann haben wir, das Herz. Ist interessant, das ist ein Herz. Das sind, ein gebrochenes. Dann fallen mir die Finger ab. Das ein sind, gebrochenes das sind, Herz. Das sind das. Zwei Trackables. Komm aus Spanien. Aha. Richtig. Ich über España. Ich werde nachher nochmal vielleicht Details sagen. Ich kann jetzt hier schlecht ist gucken. Das kalt. Genau, die kommen aus Spanien, sind zusammengebunden und die kann man tatsächlich, die beiden, es sind zwei getrennte. Nein, soll man nicht. Die sollen zusammen Unglück, auf Reise gehen. Kann man die trennt, ja. Love Train. Ja. Love Train. Ich kenne nur Laufboot, aber es war früher. Ja, also René hat hier eine ganz große Brotbüchse, würde ich sagen. Wir haben jetzt einige eingesammelt in der Vergangenheit und die werden wir heute auch Die wollen wir loswerden, genau. Dann haben wir größere und kleinere. Ein Turtle. Ja. Dazu würde ich jetzt mal kurz ein paar Infos geben. Von Nickelodeon. Weil die ganz interessant ist. Und zwar hat Nickelodeon zum 35. Geburtstag von den Turtles, von den Teenage Mutant Hero Turtles, Ninja Turtles, glaube ich, hat Nickelodeon 4000 dieser Trackables ausgesetzt. Aha. Was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas? Wir sehen hier noch. 4000 Trackables ausgesetzt, die man dann quasi auf einer Karte alle sehen konnte und sich einsammeln konnte. Und ja, das ist einer von denen. Und der hat mittlerweile 1000 Kilometer runter. Der ist seit Oktober im Umlauf. Kann man sich mal angucken. TB9CGHR. Das ist der öffentliche Code. Ja, und ganz interessant, derzeit, ich glaube, das waren sie jetzt. Willst du die ganz kleinen hier auch noch? Oder wollen die knicken? Nee, zu klein, ja. Ich werde auch nicht alle, das fallen mir die Finger ab. Genau. Diese ganzen Turtles haben zusammen im Moment 1,5 Millionen Kilometer hinter sich gebracht, diese 4000 Dinger. Genau. Und der war jetzt übrigens in Schleswig-Holstein ausgesetzt worden, dieser Turtle. Genau. So, ersten erfolgreich gefunden. Wie ist denn das? Du lockst wahrscheinlich dann im Warmen, ne? Werde ich dann, denke ich, machen. Ja. Oder soll ich das hier direkt machen? Nein, musst du nicht hier machen. Mache bei euch nachher. Wir gehen ja noch zu euch, ne? Dann gibt es bestimmt noch einen heißen Kaffee. Dann gibt es einen heißen Kaffee, Stefan, definitiv. Und du darfst der Erste sein, der inoffiziell unseren Geocache sucht. Oh. Meinen eigenen habe ich ja noch nicht. Moment. Oh, jetzt kommt die große Premiere. Nee, mache ich nicht. Die große Weltpremiere. Vanessa und René haben einen eigenen Geocache. Also bei mir ist es schon der zweite. Bei euch zu Hause? Oder? Genau, bei uns ach zu Hause. Ach so, aber das ist ja kein öffentliches Land. Nee, nicht in der Wohnung, so. Stefan. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt nachher. Ja. Das ist meiner. Ey, niedlich. Den Rest zeige ich dir zu Hause. Genau. Elefant, der Umbro. Ich sag schon mal, die nächste Station, die wir jetzt anpeilen werden, das wird... Nein, das ist immer so aufwendig. Ey, wir brauchen einen Praktikanten, wirklich, ohne Scheiß. Ja, René, wenn du so unprofessionell arbeitest. Nee, also guck doch mal, wie ich aussehe. Ja, ich weiß. Ich bin vollgepackt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe ein achtseitiges Konzept, ich habe die Kamera bei. Ja. Ich habe hier eine Kiste voll mit Trackables. Ja, ich halte das Mikrofon, was soll ich denn noch machen? Und du hältst das Mikrofon. Ja. Wenigstens was. So. Wir haben extra Vanessa mitgenommen, aber... Der nächste. Keine Hilfe, keine große Hilfe heute. Der nächste, den wir finden, das wird jetzt ein etwas größerer werden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und da werden uns, wird jetzt eine kleine Überraschung erwarten, das kann ich jetzt schon sagen. Oh, da bin ich gespannt. Dann bis gleich. So, wir sind jetzt hier in ein Trampelpfad rein und Vanessa hat ihn zuerst gefunden. Ja, es sind, ist mir zu dornig, aber ihr habt den ja schon gefunden. Zeig mal, sieht man den hier? Ah ja, genau, kommt mal her hier. Eine Kiste. Wir gucken, keine Muggels da. Eine relativ große Kiste. Ja. Und das ist noch nicht mal der große. Und dank der technischen Hilfsmittel haben wir genau den Standort gefunden, dank GPS. So, perfekt. Kurz zur Info. Dieser Cache, den gibt es seit dem 30.08.2012. Okay. Der wurde 980 Mal gefunden und einmal nicht. Dieser Cache ist einer Oma gewidmet, die Figürchen gesammelt hat. Und wenn wir reingucken... Deswegen heißt der Cache auch Figürchen. Man kann nämlich Figürchen reinlegen. Ja. So, da haben wir doch was Passendes bei, da oder? Da ist ehrlich gesagt nur Müll drin. Und wir werden aber. Den nehmen wir mit. Wir werden hier Zeugs mit reinlegen. Ja. Und zwar lassen wir jetzt hier ein paar Trackables. Oh ja. Genau, da tragen wir uns jetzt natürlich ein. No. Und die Kiste ist schon etwas größer. Ich möchte nur noch mal sagen, Stefan, ja? Dass ich es echt doof finde, dass du mit deiner Mikrofonhalterung hier denkst, du hast den Job schon erfüllt. Ja. Ich wandere hier durch den Dreck wie nisch. Das wird der letzte Podcast sein, Stefan. Das stellen wir auf den Boden. Gib mir mal den. Hier ist der so, das heißt, wir tragen uns ins Logbuch ein, gucken, was wir da reinwerfen können als Gimmick. Und dann legen wir die Kiste zurück. Wenn wir den Bär hier reintun? Ja, können wir machen. Den habe ich beim Aufräumen gefunden. Ja, sehr gut. Und ich würde auf jeden Fall... Ich würde auch einen reinlegen. Ja. Den hier reinlegen. Ich mache das Foto von dem übrigens da drin. Und dann geht's auch zum nächsten Cache, oder? Ja. Hören wir uns gleich wieder. Mann, ist das kalt, René. Ja, aber erfolgreich. Wir haben gefunden, ja. Das war eine relativ große Kiste gewesen, ne? Ja. Genau. Wir haben ein bisschen was reingepackt. Und zwar habe ich einen Trackable reingepackt. Zu dem wollte ich ganz kurz was sagen, weil ich... Ah, hier ist er. Das ist der TB567H2. Und da ist eine witzige Geschichte. Also der ist seit 2014 unterwegs. Mhm. Er hat 47.000 Kilometer runter. Und die interessante Geschichte zu dem ist, dem Profi fällt auf, dass da ist ja mal so eine Hundemarke dran. Mhm. Und auf der Hundemarke stand Copytech. Das heißt, das ist eigentlich das Ding, was man behält. Du hast immer einen Teil der Marke behältst du, den anderen machst original du original und für dich sozusagen. Genau. Und das nächste ist, wenn man sich Fotos anguckt von diesem Trackable, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, das war so jetzt so ein ganz hässliches Metallding. Ja. Ein Stückchen Eisen einfach nur, was mit einem Stück Maschendrahtzaun da festgemacht war. Und wenn man sich aber das Bild auf der Webseite anguckt von dem Trackable, dann sieht man, dass das was ganz anderes ist. Und meine Vermutung ist, dass dieser Trackable abhanden gekommen ist. Ein Ersatz reingelegt. Und der Owner, der Besitzer des Trackables, sich gesagt hat, ich möchte den weiter auf Reisen schicken, weil 47.000 Kilometer musste, wir laufen noch ein Stückchen, musste er erstmal hinkriegen. Das ist schon Wahnsinn. Und dann wird er sein Copytech genommen haben und wird und einfach gesagt haben, damit das Ding nicht nochmal geklaut wird, mache ich jetzt da irgendwas Hässliches dran. Also das geht auch gar nicht, dass man da Sachen klaut, oder? Also ich habe hier, das muss ich dir auch mal zeigen. Gibt es da nicht so einen Ehrenkodex? Hier, naja, den gibt's, aber du kannst dir mal, du hast kalte Finger. Ja. Vanessa kann den ja mal auspacken. Das ist ein richtig geiles Teil. Wie so eine große Münze? Nee, was? So ein Orden, irgendwas? Nee. Das ist ein Geocoin, genau. Und dieses... Schwer, oder? Ja. Schön und schwer. Ja. Also der ist richtig, ich finde den richtig, dreh den mal um. Der sieht edel aus. Ja, ist ein richtig geiles und Teil. Wo habt ihr den jetzt her sozusagen? Den habt ich, ihr gefunden, oder? Genau, den habe ich auch im Computerspielemuseum gefunden. Ah, okay. Und der, für den, warte, kann ich kurz gucken, der ist nämlich auch schon eine ganze Weile unterwegs. Das ist der hier TB3B5FZ. Der hat 77.000 Kilometer runter, das muss man sich mal vorstellen. Klingt wie so ein Auto. Ist seit 2011 unterwegs und kommt ursprünglich aus Spanien, von den Kanarischen Inseln. Ah. Genau. Da wurde der ausgesetzt und der ist jetzt, hat das nach Berlin geschafft. Ich weiß nicht im Detail, wie lange der in Berlin jetzt unterwegs ist. Ja. Ja. Aber cool. Genau. So, und wir gehen jetzt zum nächsten. Der ist jetzt hier die Ecke rum, ein bisschen weiter und dann, das ist glaube ich auch wieder, was haben wir gesagt, ein regulärer, ne? Ich glaube ja. Genau. Also auch wieder eine größere Kiste. Ja. Schauen wir mal. Nein. Achtung, Hunde, Pferdekacke und so. Bringt Glück. Bringt Glück. Bis gleich. Jo, wir sind wieder auf Sendung. Ja. Was ist denn los? Muss ich hier dran ziehen? So, wir haben die Kiste gefunden. Mach mal auf. Guck rein. Vorsichtig. Guck vorsichtig. Ach so. Was wir leider verpasst haben, ist Vanessa die Reaktion hat anders von reagiert. Vanessa. Vanessa ist eine Frau. Hier ist eine kleine süße Spinne. Und die bewegt sich. Hier, guck. Gott, ja, ich weiß. Vanessa hat die Dose fast einen Meter weit geworfen. Weil da ist eine Spinne drin. Ja. Ich glaube, hier spinnen. Ich habe mich so erschrocken. Ich hab jetzt noch Herzklopfen. Echt? Ne, du bist eine Frau. Guck mal, die zappelt hier. Oh, da, Gott, die zappelt. Ist sie widerlich, deswegen ey. Deswegen Sache nerven, siehst du? Ekelhaft. Daher, aber schöne Überraschung. Das können wir dann gleich mal locken. Ich hab das Logbuch nicht da. Was ist denn da noch drin? Machen wir richtig auf. Nichts weiter, nur das Logbuch. Ja. Nimm mal bitte das Logbuch raus. Oh, die kommt noch raus, oh Gott. Wie geil. Ja! Mach nochmal zu. Das war gut. Das habe ich ja jetzt gar nicht. Ja. Ach, die kommt raus. Das war geil. Nochmal die Animation. Ich kann nicht. Warte. Ich halte mal. So, Achtung, wir versuchen das nochmal zu simulieren. Zip. Ich habe es zum Glück nicht so weit gezogen. Oh mein Gott. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Zweimal hintereinander, ey. Sehr gut gemacht. Fantastisch. Also das muss ich sagen, sehr kreativer Cash. Also Hut ab. René hat es auf Video, könnt ihr euch angucken. Ja, stellen wir definitiv online. So, ja. Dann hauen wir etwas rein. Vanessa ist kreidebleich. Wir nehmen was raus und hauen es rein. Der war gut, dann machen wir jetzt die Eintrage-Arie. Genau, wir tragen es ein, machen einen Treppelback rein. Der passt doch super da rein. Ja, auf jeden Fall. So ein Treppelback mit Sarg, der machen wir rein. Den machen wir rein und mehr dann gleich. Wir sind da, René. So, genau. Fast. Also wir haben jetzt einen, den wir leider mit der App nicht sehen können, aber über die Webseite, also kann man ihn sehen. Ja. Und das Ding ist, der ist vom 24.10.2019, der wurde 72 Mal gefunden und im Listing steht, loggen auf eigene Gefahr, nicht fürchten, etwas Action, Beinlänge reicht gerade so, schrieb einer in den Kommentaren. Ja, Vanessa, sportliche Herausforderung. Das klingt nach einem Auftrag für dich. Und Aufstieg. Nein, Vanessa hat ja gerade ihr Erlebnis gehabt. Ein 4-3er. So, und Stefan wird uns jetzt da blind hin navigieren. Ja, einfach geradeaus. Das ist in dem Baum, ne? Das ist genau der Baum, der da über den Weg ragt. Okay, wir gucken mal. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz hin, suchen. Ja. Und gucken mal, ob Vanessa den findet. Und gucken, ob wir einen 4-3er bergen können. Ja. Wer von uns wird sich opfern? Ich und weiß schon, wer. Wir hören uns dann aus dem UKB. Und ja, genau. Aus Berlin. Also, wir haben einen 4er gefunden. Ja. Mit auf Baumklettern und allem. Der war wirklich. Und René hat vollen Einsatz gezeigt. Ich habe mich geopfert, ja. Ja, naja, gut, hast keine andere Wahl gehabt. Also gibt es auf jeden Fall ein Video von zu sehen, weiß ich jetzt schon. Und der nächste, das wird jetzt auch ein Highlight, weil das ist ein Large, also ein großer. Und was steht da im Listing? Sag nochmal. Das eiskalte Händchen hat sich ein ruhiges Schlafplätzchen gesucht. Ja. Und was, bitte seid behutsam. Und passt auf die Hände auf. Und auf die Hände aufpassen. Ja. Und hier steht auch, ich glaube, da stand auch, dass man ein Foto mit seiner Hand machen soll. Ah, okay. Mit der eiskalten Hand. So, ja, hier ist der Abzweig gleich. Ja, eiskalte Händchen stimmt nicht, ne? Ja, haben wir jetzt ja auch. Es ist wirklich arschkalt, aber mir ist mittlerweile warm jetzt, sagt der Aufregung. Echt? Nee, mir nicht. Ja, jetzt hat hier jeder so sein Highlight gehabt, Vanessa mit der Spinne. Ja. Und das heißt, das Händchen ist dein, Stefan. Was? Ja. Ja, du hast auch die kalteste Hand. Vanessa hatte die Spinne, ich hatte den Baum. Und Stefan, wir sind doch hier nicht im Dschungel. Da muss er jetzt durch. Ja. Opfer dich. Der ist doch, wie schwer ist der? Das ist der Large. Der ist 1,5 und den gibt es seit dem 27. November 2019. Oh, noch gar nicht so lange. 1,5 Schwierigkeit, 2 ist das Gelände, das ist dein Cash. Meinst du? Das ist dein Cash. Na, Stefan. Da gucken wir doch mal. Der wurde schon 93 Mal gefunden und einmal nicht. Loch Ness, genau. Ja. Ich weiß, wie mir warm wird wieder an den Händen. Das brauchen wir hier nur links anfassen. An den Schutzzaun, ja. Dann wird mir warm. Genau, ein Weidezaun. Gut, dann wollen wir dich jetzt nicht von deiner Arbeit abhalten. Wir hören uns dann am Cache. Nachgetaner Arbeit. So, wir sind jetzt an dem Cache und Stefan sucht. Wir haben ihn schon gefunden, Vanessa und ich. Und Stefan, davor, oder? Ja, du stehst direkt davor. Na, dann hol doch mal raus. Wie? Oh. Ja, hier ist doch ein Tablett oder was ist das? So, Stefan merkt jetzt zum ersten Mal, dass man sich beim Geocachen auch ein bisschen bewegen muss. Die Hände dreckig machen. Oh. Das hier, ne? Ja. Vielleicht gießt das Wasser nicht rein. Da ist ein Schatzkiste. Aha, cool, eine Kiste. Eine richtige Schatzkiste. Nass und dreckig. Ja, nass hast du gemacht. Ich hol's raus. Gib mal Stefan das Mikrofon, weil das kann er. Nein. Das kann er richtig gut. Schön. Ja, ne? Ich hol die raus. Und? Ein Schatz geboren. Geil. So. Und los. Stefan, du darfst ihn aufmachen. Ich darf die aufmachen. Hände weg. Warte mal. Ja, das ist blöd mit einer kalten Hand. Da ist eine Hand. Da liegt eine Hand drin. Guten Tag. Hallo. Genau. Hallo. Gib mal her. Machen wir daran. Mach mal ein Foto davon. Hast du Dings? Sieht doch cool aus. Für, ja gut schon unten. Für die nächste Halloween-Party ist das gut. Ja? Ja. Cool. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Was ist hier noch drin? Ach, das sind so Rosenblätter, ne? Aha. Gut, also dann ja, haben schön. Wir hier noch was rein an. Aber Lockdings ist gar nicht bei, oder? Logbuch, doch, ist hier drin in der Röhre. Achso, da in, noch in der Röhre. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier unseren Job. Fotos, loggen. Ja, und Hände fotografieren sollen wir. Jetzt so. Kalt, René. Ja, ich weiß, ey. Und René hat immer so viel zu tragen. Ich muss immer so viel tragen. Ich habe die Hände voll. Ich konnte nicht einmal irgendwas anfassen. Du, die Zuhörer denken aber jetzt, du bist ein Jammer. Wenn es auf den Baum geht, ja, dann plötzlich habe ich nichts mehr in der Hand. Dann nehmen mir alle was Vorsicht, ab. René. Kacke. Ja. So, ganz kurz. Stefan hat den Cash dann doch noch gefunden. Natürlich. Sehr mit lustig Hand. Anzusehen. Könnte man mal ein Video von machen. Ach so? Ja, gibt es garantiert auch. Wir gehen jetzt zum Bitte nächsten. Nicht. Und bei dem steht... Ja. Der wurde 33 Mal gefunden, 36 Mal nicht. Okay, Es ist ein 2,5er, 2,5er, also der ist nicht so schwierig. Okay. Also 2,5 Terrain, ja. Gelände und 2,5 Schwierigkeit. Und also ein Hinweis, ich bin ein Star. Aha. Achso, sag mal, wollen wir jetzt mal ganz kurz noch eine Sache zwischenschieben, unser Songquiz. Ja. Jetzt so mal als kleinen Musikbreak vielleicht, weil jetzt habt ihr eine ganze Menge uns hier durch den Wald laufen hören. Ja. Wir hatten das Songquiz gehabt. Wir spielen im Hintergrund, technisch jetzt, obwohl wir mitten im Gelände stehen, mal den Song nochmal ein, ja. Damit ihr den so hört. Vom letzten Mal. Genau, vom letzten Mal. Ah, okay. Der. Und ihr solltet ja raten, von wem dieser Song ist. Ich weiß nicht. Aus den 90ern. Aus den 90ern. Ja. Und Stefan, wer ist es? Hathaway, hast du gesagt. What is Love? Genau. Ja, hast du das erkannt oder nicht? Ja, selber habe ich es nicht erkannt. Ich habe bestimmte Teile, dachte ich mir, dass die wahrscheinlich aus dem Song sind, aber ich fand es sehr schwer, ehrlich gesagt. Gut, aber wir haben ein noch schwierigeres für dieses Mal. Okay. Und ich würde sagen, da horchen wir jetzt mal rein. Ihr hört euch den Song kurz an, der geht eine Minute und ungefähr. 20, genau. Und dann hören wir uns ja gleich wieder. Und dann bin ich gespannt. Ja. Der ist noch schwerer, finde ich. Stefan, bist du drauf? Also weißt du, wer es ist? Nee, keine Chance. Wenn ihr es auch nicht wisst, dann wartet einfach bis nächste Woche. Übernächste Woche? Übernächste Woche hört ihr die Auflösung zu diesem Song. Ja. Kleiner Tipp, der ist von 2017. Und von einem britischen Künstler. Richtig. Und ich glaube, er war eigentlich für Rihanna gedacht. Für Rihanna? Okay. Ja. Vielleicht sind das schon entscheidende Tipps. Gut. Kommen wir mal. Dann wir geocachen weiter. Wir geocachen weiter. Vanessa, ach so, eure Vorschläge schickt uns bitte irgendwie per Mail an podcast@juba.de oder per Instagram podcast.iidi oder keine Ahnung, irgendwie, ihr kennt die Wege. Ansonsten hört euch andere Podcast-Folgen an, da gehen wir da ausführlicher drauf ein. Jetzt sind wir im Gelände, wir müssen weiter Geocache suchen. Genau. Und dieser Cache wurde, haben wir gerade festgestellt, 36 Mal nicht gefunden und 33 Mal gefunden. Also mal gucken. Mehrfach oder nee, wie sagt man? Häufiger nicht gefunden als gefunden. Häufiger nicht gefunden als, genau, das wollte ich sagen. Es ist einfach die Kälte hier, das gibt es einfach gar nicht. Ja. Und wir sind gespannt, ob wir den jetzt finden. So, ja, nochmal einen Schluck nehmen, René. Wir haben es ins Warme geschafft. Ja, Prost. Ja, Prost. Wasser und Kaffee. Ja, danke für den Kaffee. Mhm. Mann, das war ja richtig kalt draußen. Wie lange waren wir jetzt unterwegs gewesen? Ich glaube, wir waren 14:30 dort bis 17:30, 18 Uhr. Ja, also drei Stunden. Ja, mindestens drei Stunden. Genau, drei Stunden Geocachen. Und wie viel Cache haben wir gefunden? Waren nur zwei. Ja. Wir haben gerade von der Regie die Anweisung genau bekommen. Vanessa sitzt auch noch da und verarbeitet gerade den Geocache-Nachmittag, in dem die die ganzen Dinge natürlich nachträgt. Und ich habe gehört, das waren heute so viele Stationen, die habt ihr noch nie an einem Tag geschafft. Genau, so eine große Runde haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Also wir waren schon drei Stunden unterwegs, aber nicht, dass wir da tatsächlich acht Caches gefunden haben. Und ich muss das sagen, so abwechslungsreich und aufregend haben wir auch noch nicht gehabt. Das waren echt unterschiedliche Caches. Und wir haben auch noch nette Leute kennengelernt. Das stimmt, also eine alte Dame. Ja, genau. Auch dazu gibt es mit Sicherheit ein kleines Video. Ah, okay. René, ich hatte die Kamera draufgehalten. Nein. Ich fand schon echt krass. Sensationell. Das ist der Cache. Wir können ja verraten, wie er funktioniert hat. Der war im Boden versteckt unter einem Baumstumpf. Ja. Unser Profi-Auge hat natürlich sofort erkannt, abgesägter Baumstumpf. Das kann nur der Geocache sein. Und als man ihn hochgehoben hat, war halt ein Loch im Boden und da war eine Röhre drin. Das hatten wir ja bei der damaligen Folge auch so. Das war stimmt, ja auch so eine Röhre. Stimmt, und wir hätten einen Magnet gebraucht. Ja. In dem Fall war es aber so, die Röhre war nicht im Boden verankert und wir konnten die Röhre rausnehmen und auskippen. Ja. Und die ältere Dame, die wir dann getroffen haben, die auf uns zukam und Handgesten machten, wo wir total irritiert waren. Ich dachte, die wollte Geld, oder? Ja, ich dachte auch, dass die was zu essen haben. Sie zeigte mal auf den Mund und so. Ja. Aber sie hat das Mikrofon bei Stefan in der Hand gesehen und hat gedacht, wir nehmen gerade auf. Und ja, die hatte dann auf einmal angefangen, das Rohr in den Boden zu rammen, hat den Baumstumpfen genommen und wie eine Verrückte. Tja. Ja, das war sehr witzig. Auf jeden Fall, ne? War nochmal spaßig zum Schluss. Ja. Aber es war dann auch so dunkel, dass wir mussten nach Hause mussten. Ja, wir mussten abbrechen. Also ich konnte euch schon zu dem letzten Cache noch überreden. Ja. Also 500 Meter Fußmarsch. Ja, ein alter Trick. Ja. In 100 Metern kommt der Cache einfach zur Motivation und in Wirklichkeit sind es 500 Meter. Ja. Genau. Nein, hat also aber war super wirklich cool. War ein schöner Ausflug, fand ich. Also ich glaube, es kam auch gut rüber. Ne? Wir hatten einen Cache auf einem Baum, wir hatten einen Cache, einen großen, der im Boden versteckt war, mit einer Hand. Ja, die Schatztruhe. Wir hatten die Spinne dabei. Ja, wir hatten das Dschungelfeeling. Genau, einen Dschungelcache hatten wir. Ja, also hat riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen spannend. Vanessa, wie fandst du die Spinnen? Das war zu viel für mich. Ja. Ich habe, glaube ich, keine Kiste mehr auf. Ja. Kriegt heute Nacht Albträume. Na, hoffen wir es mal nicht. Aber war sehr lustig. Also, schöne Reaktion. Ne? Ja. Wir haben uns überlegt, wie wir weitermachen. Genau. Das war sozusagen der Geocaching-Teil. Sehr interessant. Und ich drehe mal die Sanduhr um. Wird vermutlich nicht der letzte Part gewesen sein. Aber jetzt machen wir natürlich einen harten Cut irgendwie. Wobei, du hattest ja einen... Ich hatte eine Verbindung. Übergang. Genau. Ich lese mal vor. Zwei, drei, nee gesagt. Ich habe immer Sorge, dass man beim Geocachen im Wald eine der vermissten Personen findet. Ja, oder generell eine Vermisste oder eine Tote oder so. Genau. Ja. Ne? Ist ja wirklich so. Wo versteckt man Geocache? Da, wo Leute nicht so hinkommen. Ja. Und wo versteckt man eine Leiche? Da, wo Leute nicht so oft hinkommen. Warum finden Pilzsammler Leichen? Ne, also es klingt jetzt vielleicht makaber, dieses Geocaching und Vermisste zusammenzubringen, aber ich finde es auch nicht abwegig. Nein, und letztendlich ist es ja auch so, ne? Irgendwo am Waldrand. Wir haben eine Hand gefunden, eine abgehackte Plastikhand. Wer weiß, wem die gehörte. Irgendeine Barbie-Puppe oder so. Ja. Aber es ist ja so, ne? Spaziergänger oder irgendwie, wenn du mit deinem Hund Gassi gehst, dann kommt das halt schon mal vor, dass man irgendwas findet. Und ehrlich gesagt, so in Berlin, wenn ich nur von Berlin ausgehe, passiert das auch öfter im Jahr, dass man irgendwie Leichen findet. Echt? Beim Spazieren. Siehst du, ich glaube, dass es außerhalb einer Großstadt sogar noch häufiger passiert. Ja, na gut, wobei außerhalb einer Großstadt hast du wahrscheinlich höhere Chancen, dass es nicht so schnell gefunden wird. Ne? Ja. Der Grund, warum ich auf diese Vermisstengeschichte kam, war ja auch noch ein ganz anderer. Nicht nur wegen dem Geocaching, sondern in erster Linie wegen einem Podcast, den ich gehört habe. Genau. Also es geht um vermisste Personen. Das soll sozusagen jetzt noch so ein bisschen thematisiert werden. Richtig. Und genau, Podcast ist ein gutes Thema. Du hattest da erwähnt, dass du die Geheimakte Peggy hörst. Zeitverbrechen hast du als Zeitschrift genannt, aber da kann ich dir sagen, das habe ich jetzt zuletzt auch mal gehört. Gibt es auch als Podcast, genau. Mit sehr interessanten Stimmen und tollen Fällen. Also da geht es halt darum, so über mysteriöse Mordfälle, wo man, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo man irgendwie eine Leiche hatte und eine Waffe gefunden hat, aber an der Leiche irgendwie keine Spuren irgendwie. Ne? Okay. Und irgendwann hat man in der Obduktion das dann auch nochmal die Leiche auseinandergenommen und da wird dann auch sehr gut erklärt, wie das alles stattfindet. Und da hat man sozusagen auch nochmal den Kopf aufgesägt, das Gehirn rausgenommen. Und dann fiel die Patrone raus. Und dann hat man die gefunden, die hat sich im Gehirn dann versteckt. Also es ist sehr mysteriös. Und so eine Sachen sind da. Da ist auch, also ganz ähnlich ist der Stern Crime Podcast und auch die Zeitschrift. Mhm. Ne? Krimi. Da, im Prinzip Krimi zum Lesen oder Krimi zum Hören. Aber wie gesagt, also finde ich total spannend und höre ich sehr gerne. Aber natürlich nicht für jeden was, glaube ich. Ja, siehst du, und ich hatte diesen Peggy-Fall, der war ja in Lichtenberg, nicht in Berlin in Lichtenberg, sondern im Erzgebirge, im Ort Lichtenberg. Habe ich deswegen gehört, weil dort in der Gegend Familie lebt, ne? Und ich von diesem Fall auch so am Rande mal gehört habe. Und ja, da dachte ich, da höre ich mir den Podcast einfach mal an. Mhm. Und der war super spannend gewesen. Also vielleicht ein paar kurze Fakten zu dem Fall. Diese Peggy Knobloch heißt sie. Die ist, wird seit dem 7. Mai 2001 vermisst. Mhm. Und bis heute ist nicht klar, was da vorgefallen ist. Ja, schon 19 Jahre fast. Ja. Richtig. Und das Mädchen ist geboren 1992. Das heißt, die ist zum Zeitpunkt, als sie vermisst wurde, war sie 9 Jahre alt. Und wenn man überlegt, die wäre jetzt 28? Ja. Krass, ne? Also man kennt dieses Mädchen nur als Kind und die wäre jetzt 28 Jahre alt. Ja. Ne? Und also den Podcast, ich kann wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, es sind 15 Episoden. Ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, wie er präsentiert wird, weil das finde ich zum Teil ein bisschen blöd. Da habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht, wie wir, was wir im Podcast vermeiden sollten. Okay. Der ist, aber Faktenseite her ist der wirklich sehr zu empfehlen. Der beleuchtet die Hintergründe. Das Ganze basiert auf einer Recherche und einem Buch von Ina Jung und Christoph Lemmer. Moderiert wird der Podcast von Cordula Senft. Okay. Kennst du die? Der Name sagt mir was. Ich habe auch überlegt und mir fiel es dann ein, die hat die Kabel 1 Nachrichten gemacht, deswegen habe ich eine Kollegin quasi im Podcast gehört. Ja. Schön. Genau, und ich will es hier gar nicht ins Detail gehen, was da alles so zutage tritt in diesem Podcast. Das kann man sich wirklich mal anhören, das ist sehr interessant und zum Teil auch kann man die Verzweiflung nachempfinden, die halt nicht nur die Eltern haben, sondern auch die Ermittler. Ne? Weil das sind Dinge, eigentlich liegen die glasklar auf der Hand, wer es wohl gewesen sein muss. Aber dann ist derjenige das doch nicht. Und also diese Ohnmacht, die man da hat, die Mutter kriegt heute noch Post. Also ich weiß nicht, ob zum jetzigen Zeitpunkt noch, aber lange nach dem Tod bekam sie noch Post, Wahlunterlagen für die Tochter, dass die Tochter doch jetzt gemeldet werden muss in der Wohnung als erwachsene Person. Ja, ne? Weil sie ja offiziell nicht tot ist. Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob sie die als zu tot erklärt haben. Also bei der ist es tatsächlich so, da gibt es einen Grabstein und da steht auch ein Datum drauf und zwar tatsächlich... Ich glaube tatsächlich auch der Tag des Verschwindens. Wo sie das letzte Mal gesehen wurde. Ja, aber ich weiß nicht, ob die offiziell als tot erklärt wurde. Ich frage mich sowieso, wie das läuft. Ab wann das erklärt sind, man jemanden? Ja, das sind Sachen, also klar, wenn man keine Belege hat, kann man... Ja, ich glaube, in Deutschland musste ja jemand, der tot ist, es muss ja irgendwie nachgewiesen sein. Hm. Und wenn du es nicht kannst, kannst du eigentlich ja für tot erklären. Also ich habe wirklich, obwohl ich keine Verbindung, jetzt keine persönliche Verbindung zu diesen Menschen habe, ist in mir auch mal der Gedanke hochgekommen, es kann doch nicht wahr sein, ne, ja. diese Verzweiflung, man kann sie ein Stück weit nachempfinden und das ist ja dann wirklich nur ein Stück. Ja. Kannst aber gut, du, nur aus der Entfernung natürlich, ne, wenn jetzt vorstellst, wenn du betroffen bist, natürlich, genau. kriegst du die Krise. Ja. Also, ne? Aber Fall Peggy, also jeder, der regelmäßig Nachrichten hört, dem sagt das auf jeden Fall was. Ja. Das ging immer durch die Medien und sobald es da was Neues gibt, ist es natürlich auch wieder brandaktuell, ne? Kannst du den Berliner Fall auch auf dem Schirm? Du meinst den vom letzten Jahr? Mhm. Ja, der Fall Rebecca Reusch. Reusch, genau. Das ist auch immer kurios, dass man, also auch gerade, egal jetzt ob Opfer oder Täter, dass sozusagen der Umgang mit den Nachnamen, finde ich immer kurios in den Medien. Also irgendwie, wenn jemand gesucht wird irgendwie oder auch mit der Verpixelung von Tätern oder ja. so, ne? Hast du ja öfter die Fälle, mal sind sie verpixelt, mal nicht. Ja, mit Zeiten des Internets ist das Problem, dass du sie halt dann, wenn Leute gesucht werden, dann ja. wird ja irgendwann entschieden, okay, wir zeigen sie mit dem richtigen Gesicht. Genau. Sobald sie gefasst wurden, muss das Gesicht verpixelt werden. Genau, ja. Aber in Zeiten des Internets ist das natürlich ein kompletter Witz. Eben, genau das meine ich, ne? Also, nee, der Fall Rebecca Reusch, also die ist ein 15-jähriges Mädel aus Berlin-Neukölln. Seit dem 18. Februar 2019 vermisst. Also es jährt sich in Kürze. Und bis heute hat man nichts von ihr gehört. Keine Spuren. Und der Schwager ist das, glaube ich, ne? Also der Lebensgefährte von der Schwester, der steht ja im dringenden Tatverdacht, aber... Auch da ist nichts nachzuweisen. Ja. Was ich interessant finde, dass in so einem Fällen immer so ganz kuriose Sachen hochkommen. Also bei dem Peggy-Fall wurde auf der Suche nach dem, wer der Mörder der Peggy ist oder wo die jetzt abgeblieben ist, wurden Sachen aufgedeckt. Ich will nicht den Podcast spoilern, deswegen hört es euch an. Ja. Hört es euch an. Also es ist wirklich krass, was da hochkommt, wo du sagst, oh, was, das hat nichts mit dem Fall wirklich zu tun, meint man. Ne? Und bei dem, da, deswegen kam ich jetzt drauf, bei der Rebecca kam ja auch raus, dass der Schwager offensichtlich in irgendeiner dicken Nummer drin steckte, die auch nichts mit dem Verschwinden zu tun haben soll, ne? Wo man... Also ich finde es so krass, die Polizei stochert da rum und wirbelt so einen Staub auf, dass die auf Sachen kommt. Ne? Ja, na gut, klar, die haben ja schon ihre Mittel. Ne? Und aber ich glaube, der Fall Rebecca zeigt auch so ein bisschen, wie sich die Zeiten verändert haben. Also heute ist sozusagen der mediale oder die mediale Realität spielt da auch noch eine große Rolle. Und wenn du dir jetzt vorstellst, der Fall... Also du hättest es vielleicht nur in den Nachrichten gehört und nicht so viel Berichte darüber gelesen, dann hättest du vielleicht auch einen ganz anderen Eindruck von dem Fall. Ne? Aber dadurch, dass die Medien mit ihrer Berichterstattung auch in bestimmte Richtungen gehen, beeinflusst es natürlich auch die Leute. Und man denkt, ah, okay, das muss ja logisch sein, das liegt ja auf der Hand, dass der und der das war oder so. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Die Polizei kennt, glaube ich, ganz andere Fakten. Und das andere, was die Medienwahrnehmung betrifft, ist ja, man würde jetzt gucken, also diese Peggy ist verschwunden 2001, die Rebecca ist verschwunden 2019. Mhm. Tja, das ist ja eine riesen Luft dazwischen. Ne? Ja. Aber die Wahrheit ist ja, es gibt mehr, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass täglich sowas passiert, aber in einer Höhe, die man gar nicht mitbekommt. Da kommen wir dann nachher nochmal zu, da haben wir noch ein paar Zahlen, genau. Ah, sehr gut. Das sehr vielleicht gut. so ein bisschen greifbarer machen kann. Ja. Dann würde ich mal noch einen anderen vermissten Fall, der auch sehr berühmt ist, einstreuen. Ja. Und zwar eine Engländerin, eine Junge, die Madeleine McCann. Ja, genau. Ne, auch durch die Medien gegangen, massiv durch die Medien gegangen. Maddie, ne? Maddie, genau. Mhm. Verschwunden seit 2007. Und auch da ist es ja so, ich glaube, der Fall, der ist immer noch aktuell. Die Eltern ermitteln dann selber noch. Das Mädchen war damals... im Urlaub, ne? Genau, in Portugal. Das ist krass, 2007 ist das. Das, ja, schon auch das Mädel ist geboren... warte mal, ich habe mir aufgeschrieben, das Mädel ist geboren 2013 und sie wird seit 2007 vermisst. Nee. Nee, 2003 wird sie geboren sein. Die war relativ jung. Ne? War die? Gut, 4-5 Jahre, kann durchaus sein. Aber ich kann mich noch richtig gut an den Fall erinnern. Der ging am Anfang auch richtig durch die Medien. Ja. Aber das ist schon so lange her, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und da ist es so, ich habe gerade überlegt, ob das 2017 ist, aber ich glaube... Nee. Maddie ist schon... Also auf jeden Fall ist es da da kann ich empfehlen, eine Netflix-Dokumentation, die heißt auch irgendwie Madeleine McCann. Ach, das ist, du hattest mir aufgeschrieben, Maddie McCann oder so, ne? Ja. Ja, das also ist Netflix, ist eine Netflix-Serie und auch super, super, super gut gemacht, die auch nochmal... ich glaube, dich als Zuschauer diese Verzweiflung durchleben lässt, weil, also die Verzweiflung auch der Ermittler oder aller Beteiligten in diesem Fall, weil was sie machen ist, sie nehmen sich, also sie beschreiben erst den Fall, ne, und dann fangen sie an, so, da gab es ja diese eine Person und einen Tatverdächtigen und beschreiben dann die Fakten aus dem Tatverdächtigen und du guckst dir das an und sagst dir, tja, da ist doch ganz klar, es kann nur dieser Typ sein. Dann guckst du in die nächste Folge, da geht es auf einmal um die Eltern, da sagst du, was? Ey, nee, die Eltern sind's, ne? Also da dann sind auch Sachen. Gar nicht mehr was. Ja, und genau das ist halt gut. Das bricht so ein bisschen diese mediale Wahrnehmung auf. Weil bei der medialen Wahrnehmung ist es halt so, es kommt total auf die Berichterstattung drauf an, wen du als Nichtbeteiligter als schuldig empfindest. Ne? Und das ist wirklich so. Ich habe mit jeder Folge habe ich gedacht, das liegt so auf der Hand, dass das diejenigen sind und dass man dieses nicht nachweisen kann. Ja. Ne? Also bei dem Fall von der Maddie war es bei einer Folge so, dass eben gesagt wurde, es wurden in der Wohnung Blutspuren gefunden, wo die Maddie verschwunden ist. Ja. Ne? Und dann sagst du dir, na komm, also wenn da Blutspuren gefunden wurden, dann wurden auch Blutspuren im Auto gefunden, was die Monate später gefahren sind. Ne? Und du kriegst halt ein Bild und sagst dir, ja, das ist ganz logisch, die haben die versehentlich getötet, auch dafür werden Argumente geliefert, also da wird ein kompletter Tathergang auf einmal sichtbar, aber das ist nicht der einzige Tathergang, dann gibt es halt noch Tathergänge mit anderen Leuten, ne? Und dann weißt du gar nicht, ja, wer soll es denn jetzt gewesen sein? Ja, aber ist es jetzt gut, dass es so eine Serie gibt, oder? Da kommt an, also bei mir hat sie bewirkt, dass es wirklich so ist. Dass du dich nochmal damit beschäftigt hast, sozusagen. Bei Peggy wurde jemand als schuldig befunden, der im Nachhinein als unschuldig, der wurde verurteilt, kam in eine geschlossene Anstalt, ich glaube, der war nicht im Gefängnis, und dann kam in die Psychiatrie und dann Jahre später stellt sich raus, okay, der war es nicht. Und er wird wieder freigesprochen. Ja. Und eben bei dieser, bei dem Maddie-Fall könntest du bei jedem, der da vorgestellt wird als Tatverdächtiger, sagen, ja, der ist derjenige. Ne? Und dann merkst du aber, nee, so einfach ist es halt nicht. Ja. Und ich finde es so mega krass, dass es so verzweifelt Tausende oder Millionen Menschen über dieses Thema sind, weil sie nicht wissen, wer war es nun, dass es mindestens einen gibt, der es ganz genau weiß. Ja. Ne? Und das ist bei dem Podcast von Peggy ganz interessant. Da sagt der Mann, der das Buch geschrieben hat und der die Recherchen da gemacht hat, womit der sogar die Polizei beliefert hat, der sagt, ich weiß ganz genau, dass der Täter zuhört. Ne? Und der sagt, und ich hoffe, dass irgendwann dein schlechtes Gewissen dich dahin treibt, ne, dass du dich da offenbarst. Da wollte ich gerade drauf eingehen, genau. Also letztendlich muss das ja auch eine Riesenlast für den Täter sein, normalerweise. Du begibst dich ja trotzdem in diese Kreise, die mit dem Fall zu tun haben, und du hältst dich, ne? Und das ist, glaube ich, auch eine... Ja, allein die Belastung, die du auch so für dich hast. Ne? Ja, klar. Ja. Ne? Und ich glaube, das weiß die Polizei auch, und irgendwann muss ja irgendwie das raus. Ja, das nutzen die auch ganz aktiv. Oder ist irgendein Fehler irgendwo paar. Ja, ich habe im Bekanntenkreis einen Polizisten, und ich weiß nicht, ob du dich an den Fall erinnerst, wo in Berlin-Marzahn in Wuhletal eine junge Frau auf dem Weg vom Bahnhof zu ihrer Wohnung da getötet wurde. Ja. Ne? Und die Polizei recherchierte dann, hat auch schnell jemanden gefunden, der es sein könnte. Ne, hat entsprechende Fotos veröffentlicht, und dann sagte dieser Polizist zu mir, ne, weil wir drüber sprachen über den Fall, er sagte, mach dir mal keine Gedanken, weil es so bei mir auch in der Nähe war, der wird jetzt relativ schnell von selbst kommen. Nee, und das ist der Druck der Öffentlichkeit, der dann auf den lastet, und dann stellen die sich tatsächlich auch selbst. Ne? Ja. Oder bringen sich halt auch um. Ne? Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich glaube, in dem Fall, was du gerade angesprochen hast, war es ja auch Videomaterial aus der U-Bahn. Und klar, wenn du dir jetzt vorstellst, das ist ja auch, es gab ja auch nicht nur Entführungsfälle, sondern auch irgendwie so in den vergangenen Jahren, wobei das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her vom Zeitgefühl her, gab es ja hier in Berlin auch Kindesentführungen, beziehungsweise die dann tot waren, die Kinder. Ne? Ah, hier sind Potsdam. Genau, einmal Kevin Potsdam und einmal so Berlin. Aus so einer Unterkunft, ne? Aus so einem Lageso-Aufnahmelager. Ja, genau. Ne? Und das war ja auch derselbe Täter. Ja. Und da war es ja auch so, dass durch die Presse dann Fotos gingen und die Mutter, glaube ich, dann zur Polizei gegangen ist, ne? Von dem Täter. Also das sind natürlich auch extreme Lasten, oder Belastungen, die sozusagen da eine Rolle spielen. Und der Druck, wie du sagst, das ist wahrscheinlich auch ein gutes Mittel der Polizei, den öffentlichen Druck zu erhöhen. Ne? Ja, wobei sie muss auch dazu sagen, ja lange warten aufgrund der Persönlichkeitsrechte. Und das ist, das was ist ein bisschen schwer zu verstehen ist. Bürokratie, ja. Ja, aber auch nachvollziehbar. Du kannst halt nicht jemanden, der als tatverdächtig gilt, einfach jetzt der Öffentlichkeit zum Fraß vorwerfen, weil man kann halt auch falsch liegen. Ja, natürlich muss man immer dazu sagen, wir sind hier in Deutschland und da gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Ja. Das heißt, solange eine Tat nicht nachgewiesen ist, ist derjenige und nicht schuldig. Ne? Wie gesagt, wenn man sich diese Dokumentation auf Netflix anguckt zu dieser Maddie, du hast, nachdem du diese Sendung geguckt hast, hast du mindestens 5 Tatverdächtige, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. 5 unterschiedliche Motive, 5 unterschiedliche nachvollziehbare, mit Indizien belegte Tathergänge. Ja. Und das zeigt es, glaube ich, ganz klar. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, wir spielen hier Roulette und sagen, derjenige ist der Schuldige. Ne? Also ist schon eine schwer zu ertragende Situation. Ne? Und bis heute halt, ne? Wenn die ist jetzt die Madeleine McCann ist jetzt seit wie vielen Jahren verschwunden? Seit 13 Jahren. Mhm. Ne? Und es ist noch völlig unklar. Ne? Also ja, ich möchte da in keiner Haut stecken. Nicht in der Haut der Familie, nicht in der Haut der Tatverdächtigen und auch nicht in der Haut der Ermittler. Mhm. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass gerade bei Kindern, ne, sind es ja öfter oder in der Regel, ich hatte auch mal so einen Bericht drüber gelesen, sind ja oftmals so Sexualdelikte und um das zu vertuschen, bringen die Leute dann sozusagen die Kinder auch um. Also da gibt es irgendwie so einen psychologischen Zusammenhang, ne? Aber also ich verstehe auch zum Beispiel immer nicht, ist natürlich jetzt ein harter Schnitt, aber wenn Leute in Berlin zum Beispiel in der Öffentlichkeit sind und mit der U-Bahn fahren, muss den Leuten doch auch klar sein, dass man gefilmt wird. Also das ist so... Das ja, vielleicht halt ist es gut, dass es manchen nicht klar ist. Na klar, aber das zeigt ja auch schon, weiß ich nicht, wie sagt man das? Also was es für Leute vielleicht sind, dass sie vielleicht gar nicht so weit denken können oder so. Ja. Also das ist ja in der heutigen Zeit, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, da ist immer irgendwo eine Kamera. Ja. Und da muss man jetzt auch mal sagen, es gibt ja viele Leute, die genau gegen so eine Kamera sind, wegen, ich weiß gar nicht, was die Argumentation ist, Überwachungsstaat. Ja, ne? Überwachung. Und da sollte man mal überlegen, wo der größere Nutzen liegt. Mhm. Ja gut, aber auf der anderen Seite, klar, kann man in gewisser Weise vielleicht auch deren Argumente verstehen. Muss man auch. Stell dir vor, du bist zufällig da auch in der Ecke unterwegs, zu der Zeit, wo vielleicht sowas passiert. Ja. Die Polizei guckt sich das Video an und sieht dich. Na, die würde dich ja nicht als Schuldigen nehmen. Aber naja, aber du bist potenziell, könntest das ist du ja nicht in Frage. Na, ich glaub, ja, aber das ist ja nicht, ich glaube, die Argumentation mit dieser Überwachung ist ja eher, ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich irgendwo bin. Ne? Genau. Weil du, nehmen wir mal an, ne, auch wenn es jetzt keine schöne Sache ist, weil du vielleicht eine Geliebte hast. Ja, klar. Und genau. Klar, du, das ist nicht schick, dass man sowas macht, aber du hast natürlich auch das Recht darauf, dass nicht irgendwie das rauskommt. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Handys können ja heute auch geortet werden und jeder, der mit seinem Handy durch die Straßen läuft, der wird im Prinzip auch verfolgt, sozusagen. Ne? Wir haben aber noch einen Fall, der noch länger zurückliegt. Oh ja, und zwar einen ganz krassen Fall, wo wir auch eine harte Verbindung zu haben. Seit wann haben wir die Verbindung dazu? Seit 2006. Und von wann ist der Fall? Der Fall ist von 1984. Weißt du das genaue Datum? 28. Dezember 1984. Stefan, du bist mal super vorbereitet. Ja, ja, klar. Ja. Nein, man muss dazu sagen, in unserem damaligen Blog, das war einer der ersten Beiträge 2006, wo es darum ging, um die Entführung von Felix unter dem Titel Wo ist Felix? Und Felix Tschöck, das war ein ganz krasser Fall. Denn wir haben da auch sozusagen den Kontakt zu den Eltern gehabt irgendwann. Ja, die haben den Kontakt zu uns aufgenommen, muss man dazu sagen. Genau, weil die haben natürlich eine große Suchaktion oder die... Aber vielleicht kurz zu dem Fall, weil das ist, was ich so unglaublich finde und was man wahrscheinlich heutzutage nach der Wende quasi überhaupt nicht verstehen wird. Also und das ist schon ein Fakt an sich, der ganz cool ist. Genau, so krass ist es für die damalige Zeit eigentlich nicht gewesen. Ne? Also die haben den Jungen sozusagen im Kinderwagen vor einem Kaufhaus abgestellt. Und dann war er weg. Sind sie ins Kaufhaus, dann sind sie ins Kaufhaus gegangen und das war damals nichts Ungewöhnliches vor den Kaufhäusern. Also so, man kann sich das ja nicht vorstellen. Ja. Man hat einfach den Kinderwagen mit Kind vors Kaufhaus gestellt, ist ins Kaufhaus gegangen und wenn man rauskam, hat man, war das Kind in der Regel noch da. Also für die heutige Zeit ist es unvorstellbar, aber damals kenne ich das auch so. Als Kind hat man das so gemacht und das war jetzt nichts Verwerfliches. Und, aber wie gesagt, er wurde entführt und das Krasse an diesem Fall ist, dass es ein Findelkind zu der Zeit gab, was auf den Namen Martin hört. Also ungefähr eine Woche später, zwei Wochen später, glaube ich, wurde, am 6., ganz genau am 6. Januar 1985. Ja. Und, der Fall spielte... wurde ein Kind gefunden. In Sachsen, war das Leipzig oder Dresden? Dresden, ja, da steht genau. Auf deinem Zettel Dresden irgendwo. Habe ich das übersehen? Ach ja, hier, genau, in Dresden. genau. Gut, dass wir in Dresden. Ja, okay, aber wir lachen, das ist natürlich trotzdem ein ernster Fall. Ja. Also, genau, und das war für die Eltern sozusagen die Spur, weil das halt so ein Zufall kann es eigentlich gar nicht das, geben. Das Kind, muss man dazu sagen, war im selben Alter. Genau. Und der Felix war damals wie alt? Ein Jahr oder so, ne? Ich glaube ja. Das ist eine gute Frage. Also, aber war ein Kleinkind. Genau. Und es wurde ein Kind im selben Alter gefunden. Ja, und das ist genau jetzt diese Situation, wie wir eben schon gesagt haben. Stellt euch vor, irgendwie ein Kind wird entführt und zufällig taucht zur ähnlichen Zeit, kurze Zeit später, ein Findelkind auf. Was da für Gedanken durch die Eltern rasen und durch die Ermittler. Also, man muss dazu sagen, dass die DDR war ja abgeschlossen. Das heißt, das heutzutage, wenn irgendwo ein Kind auftaucht, dann heißt das nicht zwangsläufig. Über die Grenzen weg. Ne? Und also hier ist es tatsächlich so, dass dass da ein Kind auftaucht plötzlich, das ist nicht irgendwo von draußen hergekommen. Ja. Ne, weil mal von draußen reinkommen ist halt nicht möglich. Schon gar nicht für ein Kleinkind alleine. Ne, deswegen war klar, dass da ein Zusammenhang existieren muss. Und das Kuriose in dem Fall an dem Findelkind war halt, keiner hat ihn vermisst, den Jungen. Ja. Ne? Und das hat natürlich noch mehr sozusagen die Spur. Was auch seltsam ist, weil die DDR ein abgeschlossener Raum war. Ja. Ne? Das heißt, auch hier ist es so, wenn jemand ein Kind aus diesem abgeschlossenen Raum vermisst, dann muss derjenige aus diesem abgeschlossenen Raum kommen. Genau. Und das war nicht der Fall. Und ja. Ich glaube, was auch rauskam, ist, dass dieses Kind offensichtlich nicht der deutschen Sprache mächtig der war. Also, spricht nämlich, der sprach gar nicht. Ja, gut, damals nicht, ja. Der aber reagierte nicht auf deutsche Sprache. Ja, sondern auf Russisch. Ja. Genau. Weil klar, zu DDR-Zeiten, Sowjetunion, DDR, war halt auch eine brüderliche Beziehung, sage ich mal. Ne? So ja. Hatte man es ja. Also es waren ja ziemlich viele, die Russen waren ja die Besatzungsmacht in der DDR und waren deswegen gerade zu der Zeit noch sehr präsent zugegen. Genau. Ne, hohe Führungskräfte, finanziell gut gestellte russische Funktionärsfamilien. Genau. Und ne? Da schloss sich ja gleich die nächste Verbindung. Richtig, also was man sagen muss, also klar, die Eltern sind und auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind einfach davon ausgegangen, dass Felix, also der verschwundene Junge, in der Identität des Findelkinds lebt. Ne? Und die Spuren führten dementsprechend nach Russland. Und insgesamt hatte man gab es Ermittlungsakten von 84 und 85, die einen Umfang von mehr als 10 Umzugskartons hatten. Das muss man sich einfach mal so vorstellen. Aus welchem Zeitraum? 84 und 85, also genau die ersten zwei Jahre nach dem Verschwinden. Ne? Und in dem Bericht kam halt auch vor, also wir müssen dazu sagen, wir haben ein Interview mit der Familie geführt. Daher sind die Informationen jetzt auch zum Teil in unserem Blog und daher kommen die Informationen. Das war ein relativ umfangreiches Interview, glaube ich, weil wir haben es über drei. Genau, und da war ein entscheidender Satz, und zwar ist es unverkennbar, dass die von DDR-Behörden um Auskunft gebetenen sowjetischen Dienststellen in der DDR an den entscheidenden Stellen nicht die vollständigen Informationen gegeben haben. Also das sagt halt schon, dass die Aufklärungsversuche der DDR-Behörden scheiterten, weil irgendwas vertuscht wurde anscheinend. Ne? Also irgendwer wusste mehr, aber hat es nicht zugegeben. Ja, also auch hier ist es wieder so, ne? die Familie, und das haben wir im Gespräch mit den Eltern ja auch so rausgehört, und das haben die auch ganz klar kommuniziert, die haben eigentlich eine ganz klare Version des Tathergangs. Also die sind sich diesen felsenfest davon überzeugt, dass russische Funktionärsfamilie das Kind warum auch immer ausgetauscht haben. Beide Kinder waren ja gesund. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie es ausgetauscht haben. Ja, das hieß irgendwie, die haben angenommen, dass die russischen Eltern gedacht haben, ihr Kind sei irgendwie krank. Was aber nicht der Fall war. Und das könnte ein Grund gewesen sein, das Kind zu tauschen. Untersuchungen wurden an dem anderen kleinen Kind erkannt. Ne? Und hier steht noch, der russische Junge wurde halt 85 adoptiert und ist jetzt ein Deutscher. Und mittlerweile hat er einen Beruf erlernt und lebt ohne gesundheitliche Probleme in einer sächsischen Kleinstadt. Okay. Ne? Also der war zum Beispiel auch irgendwie vor ein paar Jahren bei Stern TV. Also das ist auch durch die Medien gegangen. Ne? Aber natürlich muss man sich vorstellen, das Findelkind weiß ja gar nicht, dass er vielleicht Felix da sein könnte. Das sind viele Betroffene. Ne? Das Findelkind weiß halt nicht, wo es herkommt. Genau. Der weiß ja von der kompletten Geschichte jetzt. Er ist ein erwachsener Mann. Mhm. Der 1984 war der mal gemutmaßt ein Jahr. Dann ist der jetzt mittlerweile... Wie alt? Ach, nee, der muss ja, Gott, der. 84, ja, 84 ist ja geboren. Nee, gerade 84 verschwunden, ne? Ja, ja, dann lass ihn 83 geboren sein oder vielleicht 82. Also hier zur damaligen Zeit, 2006 war das Interview, steht ja ein 23-jähriger junger Mann. Das heißt nochmal 14 Jahre rauf, genau, dann ist der jetzt fast 40 Jahre. Ja. Ja, schon krass, ne? Und weiß im Prinzip bis heute auch nicht, wo er herkommt. Ja. Ich meine, das ist ja auch möglicherweise eine Belastung. Ne? Wurde, ja. Ja. Und die Eltern, muss man sagen, die sind massiv hinterher. Also damals 2006, als wir mit denen zu tun hatten, da hat man ja schon gespürt, obwohl es ja auch schon über 20 Jahre da waren, wie sehr die Eltern da noch mit Druck ermittelt haben. Das gab, glaube ich, dann auch eine Webseite. Ich habe mal ein großes Graffiti gesehen. Ja, ein großes Graffiti an der Frankfurter Allee. Mhm. Unter den Durchgang stand auch, wo ist Felix Schöck? Ja, ja. Ah, cool. Es gab zwischendurch Zeiten, wo das Thema wieder hochgepusht die haben, wurde. Und das aber alles durch die Eltern auch. Ja. Ne? Also da musst du überlegen, du ja alles, ne? Dass, was für eine Belastung das für die Eltern auch heute noch ist, da keine Gewissheit oder Klarheit zu haben. Ja. Was auch interessant war, die haben halt nach dem Verschwinden, ich glaube, du hattest gefragt, wie sie danach sozusagen gelebt haben. Und es gab dann irgendwie noch zwei Geschwister, die dann zwei und vier Jahre später geboren wurden. Aber ja, also es ist halt auch schwer vorstellbar. Ne? Und also ich fand das Interview auch nochmal sehr beeindruckend. Es waren ja irgendwie drei Seiten. Können wir auch gerne nochmal verlinken irgendwie, weil das schon... Wir können es ja mal nachsprechen. Ja, gut. Ja. Ja. Nee, aber lass uns mal wirklich gucken, ob wir mit dem Interview... Du kannst ja mal Links einsetzen in den alten Blog. Ne? Genau, das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe noch mir notiert oder aus dem Interview gezogen die Frage, warum denken Sie, sollte jemand Interesse an der Behinderung der Ermittlungen sozusagen haben? Ne? Und da haben die Eltern halt geantwortet, es gibt alte und neue Gründe. Und klar, die deutsch-sowjetische Freundschaft sollte sozusagen, oder hatte einen hohen Stellenwert. Und da stell dir vor, es wäre vielleicht rausgekommen, dass das wirklich so war. Was wäre dann passiert? Ne? Also es wäre ja ein politisches Erdbeben, könnte ich mir vorstellen. Ja, weißt du auch nicht, welche Person in welcher Position da beteiligt war daran. Genau. Ne? Also du weißt, sowas, ganz ehrlich, du musst mal überlegen, stell mal vor, du willst sowas machen. Du musst das ja planen. Na klar. Das machst du ja nicht von heute auf morgen, genau. Ja. Na, und klar, um so einen Schritt zu gehen, da müssen halt auch gewisse Leute Bescheid wissen. Die schreiben noch weiter, heute hat sich nicht viel geändert, also 2006. Ne? Wir gehen auch davon aus, dass die Täter noch zum schützenswerten Personenkreis gehören. Deshalb ist auch nur eine Klärung auf höchster politischer Ebene mit den dazugehörigen Engagement notwendig. Und sie haben auch berichtet, sie haben sogar Angela Merkel versucht, darauf aufmerksam zu machen. Ich kann mich erinnern, es gibt, glaube ich, sogar Videomaterial, wo sie irgendwo bei einem Empfang stehen, wo Angela Merkel kommt und da, glaube ich, mit dem Transparent sogar versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Aber sie hat nicht darauf reagiert. Ja. Das war sozusagen auch das. Ne? Also, ja. Krasser Fall. Weiterhin. Krasser und Fall. Natürlich nach so vielen Jahren ist halt auch die Frage, ne? Also selbst angenommen, es würde jetzt ermittelt werden können, dass es ein und derselbe Junge ist, was würde das für die Eltern bedeuten? Ja, das wäre ein 40-jähriger Mensch, der auf einmal erfährt, okay, ich bin der und der. Und das Ding ist, der russische Waisenjunge, der weiß, dass er in die Story gehört. Der echte Felix, der weiß nicht, dass er in die Story gehört. Ach so, ja, okay. Ja. Der lebt ein ganz normales Leben. Anders, ne? Genau. Der wird vielleicht sogar von der Story wissen, aber der kann gar nicht selber auf die Idee kommen, dass er derjenige ist. Das ist gar nicht möglich. Aber die Frage ist ja, wie könnte man das nachweisen? Also kann man... Ne, mit, das kannst du gentechnisch, aber was willst du jetzt? Du müsstest ja jeden Menschen in diesem Alter einen Gentest unterziehen und Russland ist nicht klein. Vielleicht lebt er auch gar nicht mehr in Russland. Vielleicht ist diese russische... Ey, siehst du das auch? Wir gehen jetzt schon von etwas aus, wo wir gar nicht wissen. Das haben die Ermittler ja schon tausendmal wahrscheinlich durchgespielt. Wir gehen mal von außen, russische Funktionärsfamilie. Weißt du, ob die nach Russland zurückgegangen sind? Weißt du, ob die in Deutschland geblieben sind? Sein, das stimmt, ja. Also die Chancen, die sind halt einfach so gering, dass das jemand aufgelöst wird. Es sei denn, irgendwann bricht jemand sein Schweigen und sagt, okay, ich weiß von der Story, ich war dabei. Ja. Ja, also schon ziemlich krass. Echt? Ziemlich krasse Geschichte. Auf jeden Fall, ne? Also und auch ein ziemlich ein krasses Thema, finde ich. Also es gibt noch viel mehr Fälle, aber natürlich, wenn man jetzt mal zu den Zahlen kommt, ja, da staunt man gleich, würde man sagen. Also ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, und zwar von 2018, Oktober, gibt es vom Statistischen Bundesamt Zahlen zu vermissten Personen. Jetzt wird es interessant, und zwar in Deutschland gibt es mehr als 11.000 Menschen, die vermisst werden. Insgesamt? Ja. Mhm. Darunter sind mehr als 7.000 Personen unter 18 Jahren. Mhm. Ne? Und von denen wiederum ist knapp die Hälfte sind junge, unbegleitete Flüchtlinge aus. Also auch die Flüchtlingskrise hat natürlich die Zahlen so ein bisschen nach oben getrieben, ne? Muss man dazu sagen. Was ich spannend finde, erfahrungsgemäß erledigen sich etwa 50% der Fälle innerhalb der ersten Woche. Also wer vermisst wird, wird in der Regel innerhalb der ersten Woche wiedergefunden. Das ist auch, was in der Doku gesagt wird. Der zweite Fall. Wenn Kinder verschwinden, die ersten Stunden, wenn es dann nicht auftaucht, das Kind, dann sinken die Chancen, dass das jemals wiederkommt, rapide ab. Ne? Genau. Und man hat also zu den Zahlen... Die Peggy übrigens, ganz kurz, weil ich es nicht gesagt habe, die Peggy, die ist tatsächlich tot gefunden worden. Aber man weiß nicht, wann. Also man weiß nicht, wann sie gestorben ist. Okay. Deswegen stimmt das mit dem Grabstein im Prinzip. Der Todeszeitpunkt ist unbekannt. Die wurde Jahre später erst tot gefunden durch Zufall. Ja. Das ist schon hart, ja. Die, es wurden Knochen gefunden von einem Pilzsammler. Und auch da, vielleicht ein makabres Detail, es wurden auch nur Teile ihrer Knochen gefunden. Also der Unterkörper fehlte irgendwie. Ach so, okay. Ja, dann wurde sie quasi zerlegt. Oder? Keine Ahnung. Also war auch Jahre später, ne? Deswegen, genau, also warum Menschen verschwinden? Also klar, es gibt Menschen, die gehen einfach mal eine Woche ins Krankenhaus, sagen es keinem. Nee, ist wirklich so. Andere fahren im Urlaub und sagen es auch niemand. Also sowas ist auch in der Statistik schon. Das ist ja noch die entspannte Version von Verschwinden. Genau, ne? Noch die positive. Was mittlerweile auch so ist, auf Facebook sieht man es ganz oft. Also ich habe es zumindest erlebt, wenn man in so Stadtbezirksgruppen ist, dann sieht man oft, dass da ist hier, meine Tochter ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Ja, so, ne? Und da, auch, da merkt man, zum Teil werden die auch aufgelöst, da wird gesagt, okay, 4 Stunden später, sie ist doch da, sie war bei einer Freundin, ne? Ja. Naja, und wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, dieser mediale Einfluss, also früher hat man das gar nicht mitgekriegt. Heute steht sofort irgendwie auf der Hauptseite von deiner lokalen Zeitung hier, der und der wird vermisst. Und gab es, glaube ich, vor Weihnachten auch ein paar Fälle noch, ne? Wo Leute vermisst wurden. Von den Vermissten sind 80% der Fälle, die nach einem Monat erledigt sind. Also da sind wir schon bei 80%. Ne? Okay. Und jetzt bleiben noch 20 irgendwie übrig. 3% der Fälle länger als ein Jahr vermisst. Okay. In der Statistik, also nur 3%, muss man sagen. Ne? Aber ist auch schon krass, ein Jahr mehr als ein Jahr vermisst sein und dann wieder auftauchen. Ja, genau. 2/3 aller Vermissten sind übrigens männlich. Also. Okay. Ja. Und 50% aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche. Also es ist schon. Ja. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, die Zahlen, die Chance, für immer vermisst zu sein. Ist relativ gering. Wenn du sagst, die 80% tauchen da schon auf, dann tauchen 3% irgendwie da noch auf. Genau, also so setzen sich irgendwie die Zahlen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Zahlen dann verändert haben. Ne? Da hatte ich jetzt keine Statistik gesehen. Aber ja, ist schon, weiß nicht, darf man gar nicht so genau drüber nachdenken. Ja. Das macht einen schon echt betroffen, auf jeden Fall. Und es tut uns jetzt auch ein bisschen leid, dass wir euch da so reingezogen haben. Aber es ist halt auch. Ich finde es ein total spannendes Thema. Es ist halt auch ein Thema, da soll man vielleicht nicht komplett die Augen vor verschließen. Da kann man von Glück schätzen, dass man in so eine Situation noch nicht gekommen ist. Ja. Ich habe im näheren Bekanntenkreis auch schon die Situation gehabt, dass ein Mensch verschwunden war und der wurde dann leider auch tot aufgefunden. Die makabren Details hier spare ich dann lieber. Er war nämlich tatsächlich ein. Habe ich ja gesagt, ist tot aufgefunden worden. Ja. Also war tatsächlich auch ein Verbrechen gewesen, genau. Okay. Und vielleicht sind wir mit dem Thema so durch, weil die Zeit. Aus meiner Sicht schon. Es ist natürlich heute ein kurioser Podcast. Ja, wollte ich auch sagen, ziemlicher Spagat. Ne? Wir wollen euch keine Angst machen vom Geocachen. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit dem Geocachen eine vermisste Person findet. Das ist wirklich sehr ausgeschlossen. Weil man ja doch so ein bisschen in den Wald geht manchmal und in die Gebüsche und kann immer mal Überraschungen geben. Aber wir hoffen es natürlich nicht. Und das ist Gott sei Dank auch nicht an der Tagesordnung. Nur weil die Wahrnehmung dafür jetzt vielleicht präsenter ist, ist es ja kein alltäglicher Delikt. Ganz genau. Ja, von daher, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, wir machen dann auch jetzt wieder mal einen harten Cut. Ja. Damit wir, ein bisschen... Nein, Stefan hat jetzt schon Sorge, weil wir haben noch einen Punkt auf der Agenda, der so überhaupt nicht da reinpasst. Nein. Aber wir rutschen da ganz seicht rein. Vielleicht nehmen wir deswegen mal, bevor wir zu unserem standardmäßigen Ende kommen, was sich ja jetzt in der letzten Sendung herausgestellt hat, ganz kurz, nächste Sendung ist... Die nächste Sendung. Diese Sendung ist erschienen am 20. Richtig, Januar. 20. Ja. Das heißt, rein rechnerisch ist die nächste Sendung dann am 27. Januar. Nee. Noch eine Woche später. Ach Mensch, ja, 14 Tage. Ja, René lernt es nie. Er lernt immer von einer Woche. Ja. Nein, das ist dann Anfang Februar. Genau. Ja. Und in der nächsten Sendung, wir verraten noch nicht, wo es hingeht. Aber wir sind wieder on Tour. Aber wir haben ein cooles Ziel. Ja. Ich glaube. Nee, wir können noch nicht so viel verraten. Ja, ja, schauen wir mal. Also der Termin steht. Definitiv. Den Vor-Ort-Termin, den haben wir, das steht alles fest. Ich hoffe ein bisschen, dass wir da eine ganz besondere Möglichkeit haben, an einem ganz speziellen Ort aufzuzeichnen, was jetzt nicht so alltäglich ist. Ja. Dann würde ich nur sagen, ich habe es beim letzten Mal gar nicht erwähnt und du auch nicht, Stefan, die Webseite podcast.juba.de ist jetzt gestaltet. Stefan hat zum Jahresende, hat mich noch ganz freudig vor dem Jahreswechsel angerufen. Ja. Ich habe schon an der Nachricht gemerkt, das ist super wichtig. Mhm. Habe dann gleich zurückgerufen. Ja, du hast mir eine Nachricht geschickt, hast du 5 Minuten Ach so, Zeit? Oh ja, ne? Weil du ja immer busy bist. Ja, nee. Und du hast ja immer Stress, Weihnachten, hast du gesagt. Genau, auf jeden Fall, Stefan hat die Webseite jetzt ein bisschen auf Vordermann gebracht. Genau, also ihr könnt jetzt da wunderschön durch die Beiträge surfen, könnt die Links, die wir genannt haben, gleich direkt anklicken. So, ne? Ansonsten abonnieren tut er uns, aber das ist da, glaube ich, auch alles verlinkt über iTunes, genau, die ganzen Google Dienste Podcast. Kann man dort aufrufen. Ja. Und, wenn nicht, guckt einfach bei Google, wie man Podcast abonniert. Lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr spart euch den Umweg, das irgendwie mal selber aufzurufen. Das ist dann in der App drin, runtergeladen, ihr könnt es offline hören, ihr könnt zwischendrin Pause machen. Also eigentlich eine super coole Sache. Und wer weiß, was es da für euch noch zu entdecken gibt. So, jetzt gucke ich ganz kurz. Ja. Wir haben ja noch ein paar Themen, die wir aber rausgekickt haben bei diesem Mal. Und dann sind wir doch schon, um euch dann mit einem Lächeln entlassen zu wollen. Genau, noch ein bisschen freudiger zum Abschluss zu werden. Unser Witzbattle. Genau, unser Witzebattle. Also wir machen es diesmal übrigens so, wir schickt uns mal bitte, wer gewonnen hat. Ach so, ich würde gerne so eine interne Statistik führen. Okay. Hört euch den letzten Podcast mal an, wer dort den Witzbattle gewonnen hat. Wir machen jeder 3 Witze. Mhm. Ihr könnt also im Kopf Punkte verteilen. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay. Ja. Guckt mal, bei welchem Witz ihr am meisten lacht. Genau. So, und aber diesmal fängst du an. Ne? Diesmal fange ich an. Vanessa hört gespannt zu. Mal sehen, ich überlege. Okay, ich habe ja eine Strategie in meinem Battle, ja? Okay. Deswegen fange ich mit dem Besten oder mit dem Schlechtesten an? Kannst du. Kannst ja gleich selber sagen. Also, und zwar, im Tiergeschäft. Der Azubi bedient, ne? Und der Kunde sagt so zum Azubi, haben Sie auch Affen? Dann sagt der Azubi, Moment, ich hole meinen Chef. Ja, der war gut. War, nicht war das schon der Baller? Oder ja, Vanessa hatte nicht zugehört, oder? Weil du keine Miene verzogen hast. Ja, okay. Ja, okay. War gut. Na, dann leg mal einen nach. Pass auf, ich habe so einen ähnlichen. Ne? Fragt der Arzt den Patienten, wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Hörgerät? Ausgezeichnet, Herr Doktor. Ich habe schon 5-mal mein Testament geändert. Oh, der ist gut, ist wirklich gut. Okay, dann unterhalten sich zwei Freunde, sagt der eine, sag mal, hast du eigentlich eine feste Freundin? Und dann sagt der andere, nee, immer noch die Schwabblige. Ja, auch gut, auch gut. Okay, pass auf, Lehrerwitz, ne? Der Lehrer fragt Susanne, wie nennt man einen Menschen, der auch dann noch spricht, wenn ihm längst keiner mehr zuhört? Lehrer, Herr Lehrer. Ja, Schülerwitze. Ja, nicht so gut. Aber dann kann ich jetzt mal auftrumpfen. Und zwar sagt ein Typ zu seiner Freundin, du, ich gehe heute Abend mit den Jungs trinken. Und da sagt sie, ja, und wie kommst du dann nach Hause? Und er so, besoffen. Mit den Jungs, ja. Der war aus deinem Leben. Ich glaube, du hast noch einen, oder? Du bist noch einen habe ich noch, ja. Na klar, pass auf. Herr Ober, der Kaffee ist kalt. Gut, dass Sie mir das sagen. Eiskaffee kostet nämlich 1 Euro. Der ist auch sehr gut. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, da habe ich gewonnen, oder? Ja, das lassen wir mal unser Publikum entscheiden. Okay. Also, haut in die Tasten. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden diesen Witzbattle auch auf Instagram als Post, das heißt, ihr könnt da kommentieren und ansonsten nehmt Kontakt zu uns auf podcast@uber.de oder ja, ihr findet irgendeinen Weg. Man kann auch bei den Podcast-Apps in den Kommentaren. Genau, einige unterstützen es. Ansonsten gibt bei Google einfach irgendwas ist auch immer Podcast mit René und Stefan und da kommt er schon auf die richtige Seite. Und wenn ihr einen geilen Witz habt, dann spielt den einen von uns zu. Dann können wir. Oder wir machen es so, wir lassen unser Publikum auch gegen uns betteln. Das heißt, dann würden wir mal es so machen, dass wir von euch 3 Witze. Ja, warum nicht? Ja. Wir werden es sehen. Schauen mal, was kommt. Ne? Ja. Gut. Na, da sind wir doch schon mal am Ende. Eine Berg- und Talfahrt von Themen. Ja, wir haben ja viel aufgeschoben. Definitiv. Aber ich fand, das war schon sehr informativ, die Sendung. Muss ich mal sagen. Okay. Für jeden was dabei. Das heißt, so könnte man es nennen. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, das Ganze zu verdauen. Zu verarbeiten, genau. Ja. Und dann sehen wir uns hören uns in 2 Wochen wieder. Das heißt, wir sind am Ende mit Folge 24 vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. Denk dran, immer schön ins Mikro reden. Ne? Ich weiß, habe ich mir aufgeschrieben. Ja? Jaha. 3, 4. Okay. Und ich habe keine Begrüßung, weil wir sind hier tierisch im Wald. Ich habe tierisch Angst. Machen wir das nein, mal. Wir sind dann hier in nochmal. Genau. Aber es ist ja noch hell. Nochmal? Okay. Nein. Nein? Doch, du denkst jetzt was aus. Mach nochmal. Oh, ohne es nicht. Soll ich mir denn ausdenken? Sei mal ein bisschen kreativ. Vanessa, hast du einen Tipp für mich? Irgendein Satz, der anfängt mit und hier ist der Mann, der. Achso, okay, pass auf. Also, der den Wald vor lauter Bäumen sieht. Ja, genau. Ja, das können wir noch machen. Okay. Schluck aus der Sanduhr. Schöne Sanduhr. Ja, Stefan, jetzt lernst du sie mal kennen. Ja. Sanduhr, Stefan, Sanduhr. Sehr schön, angenehm.